Kommt eine andere dran. Ich mach nicht lang Geschichten, denn dafür bin ich Mann. Wenn du auch glaubst, ich lieb nur dich, dann irrst du dich, mein Schatz. Ich hab in meinem Herzen für andere auch noch Platz. Eins glaubte ich, nie könnt ich dich betrügen. Doch warum soll ich heut dich noch belügen? Wenn du nicht willst, wenn du nicht kannst, kommt eine andere dran. Ich mach nicht lang Geschichten, denn dafür bin ich Mann. Thank you.